Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns fertig machen, machen wir mal euch richtig fertig, ja? Fuck, meine Milch ist runtergefallen. Mein Mund, meine Zunge sind mein Geschütz. Mann, oh scheiße, meine Milch. Immer hau ich meine Milch um. Hört ihr das? Die verdammte Milch. Willst du den mal sehen, Junge? Komm her, ich zeig dir auch eine Lutscherstange. Ich zeig sie dir nur, ich geb sie dir nicht. Nein, dann müssen wir es selber packen.